Okay, just real quick about the basement. I love the basement. Also ganz kurz den Keller. Ich liebe den Keller. This week, or the end of last week, a businessman, he bought all the canals, also the Entlüftungskanäle for the chapel and for the basement. Ende letzte Woche hat ein Geschäftsmann alle Lüftungskanäle eben für uns gekauft, für die Halle hier und für den Keller. Yeah. Okay. That's 20,000 euro. Das sind 20,000 Euro. And so progress makes excitement, right? Also dieser Fortschritt, der bewirkt Erstaunen. So thank you for all your Begeisterung. Help. Danke für eure Hilfe. We have to wait. This week we put the pipes in. Diese Woche haben wir diese Rohre verlegt. I don't need any help. Actually, this is a slow week. Also, wir brauchen keine Hilfe dabei. Es ist eher eine and langsame Woche. I don't have any material. Ich habe jetzt noch kein Material. All the destructive work is done pretty much. All diese zerstörende Arbeit ist schon ausgeführt worden. Just waiting for material. So, I'll so let wir warten you know, fürs Material und ich lasse es euch wissen, when I need help. Wenn ich Hilfe brauche. If you really, really are dying to work down here and God is leading you, just call me. I'll find something for you to do. Aber wenn du wirklich, wirklich dieses starke Bedürfnis hast, dort zu arbeiten, yeah, dann ruf mich an. Ich finde schon eine Arbeit für euch. Okay. Number two. Last week we talked about Liberia. Nummer zwei. Wir haben letzte Woche über Liberia geredet. That's slide number 23. And we heard from Dennis. Wir haben von Dennis gehört. And we did an interview with Dennis. Wir haben ein Interview mit ihm durchgeführt. You'll hear maybe the interview next week. Wir werden es euch vielleicht nächste Woche vorspielen. But I didn't show these slides last week. I showed them in the evening. Ich habe diese Folien letzte Woche nicht gezeigt in der Früh, sondern nur am Abend. This is where Malawi is, the capital of satanic capital of Liberia. Also dieser Berg da hinten, das ist das Dorf, wo Malawi drauf liegt, diese satanische Hochstadt von Liberia. We planted a church there in 2009. Wir haben dort eine Gemeinde gegründet 2009. This is the altar of human sacrifice. Das ist dieser Menschenaltar. Next slide. This guy scared me. Dieser Mann hat mir wirklich Angst gemacht. Always looked like this. Er schaut immer so drein. And he's definitely part of the satanic society. Und er ist ganz sicherlich Teil dieser satanischen Gesellschaft. Guys just make you nervous when you're there. Und der macht dich wirklich nervös, wenn du dort bist. Next slide. This is the church we built. Das ist die Gemeinde, also das Haus, Gemeindehaus, das the wir gebaut haben. Is no longer on the building. Und dieses Kreuz ist nicht mehr länger auf diesem Gebäude, because worship is forbidden. Weil dort Anbetung eben verboten worden ist. Last week Dennis and John, letzte Woche sind Dennis und John went up there, sind dorthin raufgegangen, really believing that they would never come out. Und haben wirklich daran geglaubt, dass sie nie wieder runterkommen they können. Prayed and fasted for 2 weeks and prepared sie mentally, haben spiritually. Gebetet und gefastet für 2 Wochen und sich geistig darauf vorbereitet. They went up. And the first thing Dennis was put under house arrest. Also wie sie raufgekommen sind, ist das erste, was passiert ist, dass sie in Dennis ein Hausarrest gesperrt haben. And chained to a log. Und an so einen Balken festgekettet haben. How many days they chained him to the tree? 2 or 3? No, I think it was 2 days. Okay, 2. And he was chained to a tree by his neck. Er wurde dann mit dem Hals an den Baum festgekettet. And no food, no water. Kein Essen und kein Wasser. And the Christians were coming at night. Und die Christen sind in der Nacht gekommen into the area and giving him water. Und haben sich dort hineingeschlichen, haben ihnen Wasser gegeben. Dennis said that Romans 8:28, God works all things for the good, is prospering everywhere. Und Dennis hat ihm gesagt zu Römer 8:28, dass Gott alles zum Guten wirkt und dass die Saat wirklich aufgeht. Und er wird uns darüber nächste Woche erzählen. But be praying for them. Aber betet für sie weiterhin. Because the persecution is strong. Weil die Verfolgung ist sehr stark. And this is our little daughter church there. Das ist unsere kleine Tochtergemeinde dort. So, Father, we also pray for Dennis today. Vater, wir beten heute auch für den Dennis. And our brothers and sisters in Malawi. Und unsere Brüder und Schwestern in Malawi. Protect them, strengthen them. Beschütze sie und stärke sie. Let them be encouraged by Dennis's courage. Und lass sie bitte ermutigt sein durch Dennis seinen Mut. And love for them. Und seine Liebe für sie. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I forgot to show. I want to show you one video about the cellar. We had a church come and help last week. This week. Ich möchte euch noch ein Video zeigen vom Keller. Wir hatten eine Gemeinde, die gekommen ist, um bei uns zu arbeiten. Pastor Ken and his Pastor Ken was here 2 weeks ago. Pastor Ken war hier vor 2 Wochen. And heard my heart cry. Und hat so meinen Herzensschrei gehört. Brought some guys with him to work a whole day for me. Und hat ein paar Leute mitgenommen, um einen ganzen Tag für mich zu arbeiten. It's just a very short video, but just an appreciation. If you see them, also nur ein ganz kurzes Video, aber Vielleicht könntest du sie dann wertschätzen. I will waste my life and I'll be tested and tried with no regrets inside of me just to find I'm at your feet. Just let me find I'm at your so amazing. Ist das nicht so erstaunlich? I was really, really blessed. Ich war wirklich gesegnet. So, Father, bless these words, I pray. Vater, segne bitte diese Worte, darum bete ich. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're going through the five purposes of God for our lives. Wir gehen gerade durch diese fünf Absichten durch, die Gott für unser Leben hat. And we're focusing on worship. Wir haben uns auf die Anbetung fokussiert. We're following the book. Slide one. Folgen diesem Buch. Purpose-driven life. Das Leben mit Vision. By Rick Warren. Von Rick Warren. And adding thoughts to it. Und seinen Gedanken darüber. This is our third message. Das ist unsere dritte Botschaft. And today we're in day 10. Wir machen heute Tag 10. And but we're going to go to slide 9. Okay. Day 8. Also nochmal Tag 8. You were planned for God's pleasure. Du wurdest geplant für Gottes Freude. Living for his pleasure is the first purpose of your life. Für seine Freude zu leben ist der erste Zweck in deinem Leben. And here's our principle. Da ist unser Prinzip. Anything you do that brings pleasure to God. Alles was du tust, was Gott Freude bringt, bereitet, is an act of worship. Ist eine Tat der Anbetung. And what brings more pleasure than anything? Und was bringt Gott mehr Freude als alles andere? Is when we ask God for forgiveness. Wenn wir Gott um Vergebung bitten. The joy of our honesty. Die Freude über unsere Ehrlichkeit. About our failure. Die Ehrlichkeit über unsere Fehler oder Versagen. Far more pleasure to God. Bringt Gott noch viel mehr Freude. Than the displeasure regarding our sin. Als die den Ärger über unsere Sünde. Did you get that? The pleasure. Die Freude. That our honesty about our failure brings to God. Über die Ehrlichkeit über unser Versagen bringt zu Gott. One more time. The pleasure that our honesty about our failure brings to God. Die Freude, die es Gott bereitet über unsere Ehrlichkeit über unser Versagen, is far greater. Ist viel größer than the displeasure regarding our failure. Als der Ärger über unsere Sünden. You really have to concentrate. Ihr müsst euch da wirklich konzentrieren and be in the word, und im Wort sein, to see what really brings pleasure to God. Damit ihr seht, was Gott wirklich Freude bereitet. You can throw massive amount of money in the offering. Ihr könnt einen ganzen Haufen Geld in den Spendenkorb geben. But if it's from your supply and not from your need. Aber wenn das aus deinem Wohlhaben herkommt und nicht aus deinem Bedürfnis heraus. It brings far more pleasure when someone puts 10 groschen in the offering out of their need. Es bringt viel mehr Freude Gott, wenn jemand nur so 10 Cent in den Spendenkorb wirft, obwohl er sich es nicht leisten kann. Lukas 21. We know the story. Wir kennen die Geschichte. So you really have to focus on the scripture as to what really brings pleasure to God. Also ihr müsst euch da wirklich auf die Schrift fokussieren, um herauszufinden, dass Gott wirklich Freude bereitet. Standing on the corner. Das Stehen in einer Ecke. And praying in front of everybody bring pleasure to God. also wenn jemand in der Ecke steht und vor allen betet, zu Gott betet, bringt das Freude ihm? God says, go in your closet. Nein, Gott hat gesagt, geh in deine Kammer. Does broadcasting your spirituality bring pleasure to God? Bringt es Gott Freude, wenn du deine Geistlichkeit zur Schau stellst? Does making a show of your spirituality bring pleasure to God? Dass wenn du eine Show daraus machst über deine Geistlichkeit? Not at all. Nein, keineswegs. God says you have your reward now. Gott sagt, du hast deine Belohnung schon gehabt. It did not bring pleasure to me. Es hat mir keine Freude bereitet. There are things that bring pleasure to God and things that definitely do not. Also es gibt Dinge, die Gott Freude bereiten und auch Dinge, die es definitiv ihm keine Freude bereiten. Does God love us despite all that? Liebt uns Gott trotz alledem? Absolutely. Absolut. Just like we love our children. So wie wir unsere Kinder lieben. Whether they are pleasing or not pleasing. Ob sie jetzt etwas tun, was uns gefällt oder okay, nicht. Okay, let's go to the next one. Day 10. Tag 10. The heart of worship. Das Herz der Anbetung. What is the heart of worship? Was ist das Herz der Anbetung? Is it holiness? Ist es Heiligkeit? Or joy? Freude? Or love? Liebe? Or peace? Friede? Commitment? Hingabe? Perseverance? Durchhaltevermögen? Goodness? Güte? Is it generosity? Großzügigkeit. What is it? What is the very, very, very, very heart of worship? Was ist das Herz der Anbetung? Next slide. The heart of worship is surrender. Das Herz der Anbetung ist Hingabe. Surrender. Hingabe. Römer 6:13. In today's English version. In dieser today's English Version Übersetzung. Give yourselves to God. Gib dich selbst Gott. Surrender your whole being to him to be used for righteous purposes. Gib dein ganzes Sein ihm hin, damit er dich für gerechte Zwecke verwenden kann. What is surrender? Was bedeutet es, sich hinzugeben? This is my definition. Das ist meine Definition. Next slide, please. Next slide. Surrender. Hingabe. The decision of my heart. Die Entscheidung meines Herzens. To entrust every area of my life to God's loving care and purpose. Jeden Bereich meines Lebens Gottes liebevoller Fürsorge hinzugeben oder anzuvertrauen. Learning zu Zweck zu lernen. Learning to trust him more from day to day. Ihm mehr zu vertrauen von Tag zu Tag. From circumstance to circumstance. Von Situation zu Situation. Especially when circumstances are beyond my understanding. Besonders wenn die Situationen über meinen Verstand hinausgehen. And I am at the end of my human capacity. Und ich am Ende meiner menschlichen Kapazität bin. One more time. Noch einmal. Surrender. Hingabe. The decision of my heart to entrust every area of my life to God's loving care and purpose. Die Entscheidung meines Herzens, jeden Bereich meines Lebens, Gottes liebevoller Fürsorge und Zweck anzuvertrauen. Learning to trust him more from day to day and from circumstance to circumstance. Zu lernen, ihm mehr zu vertrauen von Tag zu Tag und von Situation zu Situation. Especially when circumstances are beyond my understanding and I'm at the end of my human capacity. Besonders wenn die Situationen über meinen menschlichen Verstand hinausgehen und ich am Ende meiner menschlichen Kapazität bin. 1985, Mary and I came to Vienna. 1985 sind Mary und ich nach Wien gekommen. We came on our savings. Wir sind mit unseren Ersparnissen hergekommen. We had very, very little support from America. Wir hatten nur ganz geringe Unterstützung aus Amerika. We lived on 4,000 shillings a month. Wir haben von 4,000 Schillingen im Monat gelebt. Actually, yeah, about that. We just got by on everything. We just made it by. Also wir haben es nur irgendwie geschafft in allen Bereichen. Went to Nashmark. Sind auf den Naschmarkt gegangen. And bought the old pickles. Und haben so diese alten Gurken gekauft. Couldn't afford anything from the Billa. Wir konnten uns nichts vom Billa leisten. Made our own pickles. I bought the old gherkin and I made my own pickles. Also ich habe die alte Gurken gekauft und meine eigenen Essiggurken draus gemacht. We just ate mostly noodles and hot sauce every day. Wir haben fast jeden Tag uns nur von Nudeln und so einer heißen Soße ernährt, also so scharfen Soße ernährt. We came back. Sind zurückgegangen. We ran out of money. Wir hatten kein Geld mehr. September 1986, I think it was. Ich glaube, es war im September 1986. We had no more money. Wir hatten kein Geld mehr. And I said to Mary, we have $400 left. Ich habe zu Mary gesagt, wir haben nur noch $400 übrig. Let's go back to the States. Let's work. Lass uns zurück in die Staaten gehen, arbeiten. Let's keep the apartment here. Lass uns die Wohnung aber hier behalten. We'll just save money and come back as fast as we can. Und wir sparen so viel Geld wie möglich und kommen so schnell wie möglich zurück. There's only 10 people in the church. Es waren nur 10 Leute in der Gemeinde. And Mary said. Und Mary hat gesagt. No. Nein. Let's just stay. lasst uns einfach bleiben. And I said, und ich habe gesagt, on what? Also wovon sollen wir just leben? Said, just stay. Und sie hat gesagt, nein, wir bleiben aber. We'll trust God. Wir vertrauen Gott. Wow. I said, if you're into it, I'm into it. Ich habe gesagt, wenn du das machst, dann mache ich mit. But that money's gonna go fast. Aber dieses Geld wird schnell weg sein. And it went fast. Und es ist schnell October weg gewesen. 1st came and there was no rent money. Also im 1. Oktober ist gekommen, wir hatten kein Geld für die Miete. There was basically no food money. Wir hatten kaum mehr Geld fürs Essen. I took a walk. We were living in Baden. Wir haben in Baden gewohnt. I took a walk. I was before God. Also ich bin spazieren gegangen, bin vor Gott gekommen. And I said, hab gesagt, we're at the end. Wir sind am Ende. We've given everything. Wir haben alles gegeben. We've used all of our wedding money. Wir haben unser ganzes Hochzeitsgeld verwendet. Savings. Alle unsere Sparnisse aufgebraucht. We have nothing left. Es ist nichts übrig. It's at the bottom. Wir sind wirklich ganz unten angekommen. I know you can do this. Ich weiß, dass du das machen kannst. I just don't know if we're worthy for you to do this. Ich weiß nur nicht, ob wir würdig sind, dass du das für uns machst. It was like the second, starting the second week in October. Die zweite Woche im Oktober hat angefangen. I was ready to call my mom. Ich war schon bereit, meine Mutter anzurufen. Say, Mom, can you buy us some tickets to come home? Und wollte sie schon darum bitten, ob sie uns ein paar Tickets kaufen kann, damit wir heimkommen können. It's over. Und habe gedacht, es ist vorbei. And then I got a phone call from Finland. Dann habe ich aber einen Telefonanruf aus Finnland bekommen. A friend who had been living in Vienna. Der in Wien gelebt hat. A pianist. Ein Klavierspieler. And he called me. Und er hat mich angerufen. He said, how you guys doing? Und hat gefragt, wie geht's euch? Well, we're thinking of moving back to America. Und ich habe gesagt, nee, wir denken darüber nach, zurück in die Staaten zu ziehen. And he said, why? Er hat gefragt, warum? He said, we're just, we have no money. Und ich habe gesagt, wir haben kein Geld mehr. And he said, that's why I'm calling you. Und er hat gesagt, deswegen rufe ich euch an. Because we've put together an anonymous support group in Finland. Weil wir haben so eine anonyme Unterstützergruppe in Finnland gegründet. Who wants to support you 6,000 shillings a month? Die euch mit 6,000 Schilling im Monat unterstützen will. Don't leave. Bitte geht nicht. So we lived on 6,000 shillings for the next 3 years. Und dann haben wir die nächsten 3 Jahre mit 6,000 Schilling im Monat gelebt. And by that time the church was under 35 people, 40 people. Und zu der Zeit war die Gemeinde eben so 35 bis 40 Leute and groß. We got our first support of 6,000 shillings a month from the church. Und dann haben wir unsere erste 6,000 Schilling Unterstützung von we der Gemeinde bekommen. We lived on 6,000 shillings a month for six of the first seven years we were here. Also für die ersten 6 bis 7 Jahre, die wir dann hier waren, haben wir von 6,000 Schilling im Monat gelebt. And you know what? Und wisst ihr was? We never lacked anything. Es hat uns nie an etwas gemangelt. Back, those are the most wonderful days of our lives. Und wenn wir zurückschauen, dann sind das die wunderbarsten Tage unseres Lebens. We learned a lot. Wir haben viel gelernt. God was teaching us to surrender. Gott hat uns gelehrt, was es heißt, uns hinzugeben, to trust him. Ihm zu vertrauen. When you're at the end of your capacity, wenn du am Ende deiner Kapazität when bist, you have no options, und du keine Optionen oder Möglichkeiten mehr hast, keine Stärke, when you have no wisdom, keine Weisheit, when you have no idea what to do, wenn du keine Ahnung mehr hast, was du machen sollst. And those situations have just continued. Und diese Situationen sind immer wieder gekommen. And you always look back to the one that you just came out of. Und du schaust immer zurück auf die eine Situation, aus der du gerade raus bist. Am I at yet another Red Sea? Und du denkst, da bin ich schon wieder in so einem roten Meer. This one's a little bit bigger than that one. Die ist etwas größer als die zuvor. But if you could do that one, I think you can handle this one. Aber wenn du die eine also bewältigen konntest, dann kannst du dich um diese ja auch kümmern. But this one's a whole different thing. Aber das ist wieder was ganz was anderes. I can't really extract too much from that situation. Ich kann nicht zu viel von dieser Situation mitnehmen. Because this one's totally different. Weil diese Situation jetzt ganz anders ist. The only thing I can bring into the situation, das Einzige, was ich in die Situation mit hineinnehmen kann, is that you can be trusted. Ist, dass ich dir vertrauen kann. I hope. Ich hoffe es. This one's bigger. Diese hier ist größer. And go back to the slide before this. 3 barriers that block our total surrender to God. Es gibt 3 Hindernisse, die uns aufhalten, dass wir uns Gott total hingeben. Number one, fear. Nummer 1, die Furcht. I would wake up in fear every morning. Ich bin in Furcht aufgewacht jeden Morgen. I had a knot in my stomach for a long time. Ich hatte diesen Knoten in meinem Magen. Are we gonna make it? Werden wir es schaffen? We don't have enough money. Wir haben nicht genug Geld. The heating bill came in surprisingly one year, the extra. Also in einem Jahr ist diese Heizkosten Kostenrechnung überraschenderweise noch dazu gekommen. 11.000 Schillings. 11.000 Schilling. That's a lot of money. Das ist viel Geld. When you have no money. Wenn du kein Geld hast. 10 Schillings is a lot of money when you have no money. 10 Schilling sind viel Geld, wenn du kein Geld hast. You know what? And I just said to Mary. Und ich habe zu Mary gesagt. Don't look at me. Schau mich nicht an. Just go to the mailbox. Geh einfach zum Briefkasten. And she went to the mailbox. Sie ist dorthin gegangen. Bing, bing, bong. Letter after letter had checks and money in them, right exactly to 11,000 shillings. Und es ist ein Briefumschlag nach dem anderen gekommen mit so Schecks und Geld drinnen, bis wir eben diese Summe von 11,000 Schilling gehabt haben. We would just always look to the miracle mailbox. Wir haben immer auf diese Wunder Post, also Briefkasten geschaut. That God already knew the need before we came there. Weil Gott diese Not schon gekannt hat, bevor sie gekommen ist. And so fear, we have fear. Nummer eins, wir haben Because Furcht. We wonder, we know that God loves us. Weil wir wissen, dass Gott uns liebt. But does God love me despite me? Aber liebt Gott mich, obwohl ich bin? So does bin? Does he love me so much that he's going to actually help me? Liebt Gott mich so sehr, dass mir wirklich hilft? In my little world. In meiner kleinen Welt. When there's such a big world out there. Wenn es da so eine große Welt da draußen gibt. When there are so many people who are suffering and don't have food. Wenn es so viele Menschen gibt, die leiden und die kein Essen and in haben. Prisons around the world. Oder in Gefängnissen sitzen auf der ganzen does Welt. Does God really care about my little life? Kümmert sich Gott dann wirklich um mein kleines Leben? My little missionary life. Mein kleines Missionarsleben. Or my life as a mom with 3 kids or 2 kids or. Oder mein Leben als Mutter mit 3 oder 2 Kindern. Or my life as a grandma. Oder mein Leben als Großmutter. Does God really care? Kümmert sich Gott wirklich darum? This is always the projection from the devil. Und das ist immer diese Projektion, die vom Teufel Because kommt. Because the battle line between the two kingdoms. Weil diese Kampflinie zwischen diesen zwei Königreichen. Is defined by this question. Wird durch diese Frage definiert. Can God be trusted? Kann man Gott vertrauen? That's the battle line. Das ist diese Frontlinie oder Kampflinie. Always comes down es kommt immer zu dieser einen Frage. And that's the devil's assault. Und das ist die Anklage von Satan. It started right in Genesis 3. Es hat genau im ersten Buch Mose Kapitel 3 angefangen. Eva, did you have a conversation with God? Hast du schon mit Gott gesprochen? And what did he say? Was hat er gesagt? Well, he said, I can eat of all the trees of the garden except this one. Nee, er hat gesagt, ich kann von allen Bäumen des Gartens essen, außer von diesem hier. If I eat of that one, I'll die. Wenn ich von diesem hier esse, dann werde ich sterben. If I touch it, I'll die. Wenn ich ihn berühre, werde ich sterben. Did God really say that? Hat Gott das wirklich gesagt? Oh, boy. Eve. Eva. Listen to me. Hör mir zu. You're not gonna die. Du wirst nicht sterben. God knows. Weil Gott weiß. If you take from that tree. Dass wenn du von diesem Baum hier isst, you'll be like him. Dann wirst du wie er sein. Really? Wirklich? You see, can God be trusted? Also du siehst, kann man Gott trauen? And that was the projection from the devil. Das war eben diese Projektion vom Teufel. God lied to you. Gott hat dich angelogen. He doesn't want you to be like him. Er möchte nicht, dass du so bist wie er. And this has continued through the ages. Und das geht so weiter seit den Zeitaltern. The devil today has no authority. Der Teufel hat heute keine Autorität. It was stripped away from him at the cross. Sie wurde ihm weggenommen am Kreuz. His only power is the lie. Seine einzige Macht noch ist die Lüge. And he is the father of lies. Und er ist der Vater der Lügen. And that's the battleground. Und das ist eben der Kampfplatz. Can God be trusted? Linie. Kann man Gott vertrauen? And we read in the scripture verses like Psalm 84:11. Wir lesen in der Schrift Verse wie Psalm 84:11. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. Nichts Gutes wird er denen vorenthalten, die aufrecht gehen. And then the thought comes. Und dann kommt dieser Gedanke. I feel withheld. Ich fühle mich so, als ob er mir was vorenthält. Can God be trusted? Kann man Gott vertrauen? All things work to the good for those who love him. Alles wirkt zum Guten für diejenigen, die ihn lieben. It doesn't seem like it's working to the good for me. Es schaut aber nicht so aus, als ob es für mich zum Guten And the wirkt. Projection comes. Can God be trusted? Und die Projektion kommt wieder. Kann man Gott vertrauen? God be trusted? Kann man Gott vertrauen? Can God be trusted? Kann man Gott vertrauen? So we have fear. Deswegen haben wir Furcht. Number two, pride. Nummer zwei ist der Stolz. Wir denken, that we can follow God. Dass wir Gott nachfolgen können. We think we can do it. Wir denken, dass wir es schaffen können. So Peter says to Jesus, deswegen sagt Petrus zu Jesus, Lord, Herr, I will die for you. Ich werde für dich sterben. I will follow you to the end. Ich folge dir bis ans Ende. Even if it costs me my life. Selbst wenn es mich mein Leben kostet. Really, Peter? Wirklich, Peter? You think you can do it? Petrus, denkst du wirklich, dass du es kannst? Yeah. Yeah. Even if they all forsake you, I will not. Selbst wenn alle dich verlassen, aber ich nicht. We don't know our own heart. Wir kennen unser eigenes Herz nicht. Jeremiah 17:9. Jeremia 17:9. The heart is deceitful. Das Herz ist täuschbar. The downward propensity that we have is deceitful. Diese hinabwärtsstrebende Neigung, die wir haben, die ist sehr täuschend. And Peter denied the Lord 3 times. Und Petrus hat den Herrn 3-mal verleugnet. And then he wept bitterly. Und dann hat er bitterlich geweint. And came to the end of himself. Und kam ans Ende von sich selbst. And went back fishing. Und ist zurückgegangen fischen. But then the Lord came looking for him. Aber dann kam der Herr und hat nach ihm gesucht. And Peter knew, or John, who knew was the Lord? John knew it was the Lord. Und Johannes hat gewusst, dass es der Herr ist. Peter jumped in the water. Petrus ist ins Wasser gesprungen. Swam to shore. Ist dann die Küste geschwommen. But the Lord was silent. Aber der Herr war still. Just cooking breakfast for them. Hat einfach nur ein Frühstück für sie zubereitet. Probably had something on his head hanging down. Vielleicht hat er etwas über den Kopf gehabt, was so runtergehangen ist. And then asked Peter these questions. Und hat Petrus diese Fragen gestellt. Do you love me? Liebst du mich? Do you love me? Liebst du mich? Dreimal. Liebst du mich, Petrus? Restoring him. Hat ihn wiederhergestellt. Someone who is totally at the end of themselves. Jemand, der total am Ende von sich selbst war. Ashamed of himself. Sich geschämt hat für sich selbst. Had cursed the Lord. Der den Herrn verflucht hat, denied he ever knew him, hat verleugnet, dass er ihn je gekannt hat. And in this state, und in diesem Stand, in diesem Status, Zustand, the Lord commissioned him. Hat der Herr ihn ausgesandt. Do you know why? Wisst ihr warum? Because I cannot even surrender. Weil ich kann mich nicht mal hingeben. I need to surrender my ability to surrender. Ich muss meine Fähigkeit, mich hinzugeben, hingeben. Even my desire to surrender. Selbst mein Verlangen danach, mich hinzugeben, has to come to an end. Muss ans Ende kommen. And then God will give me a new desire to surrender. Dann gibt Gott mir ein neues Verlangen danach, mich hinzugeben. Even that has to go to the cross. Selbst das muss ans Kreuz gehen. We have to come to the end of ourselves. Wir müssen ans Ende von uns selbst kommen. And oftentimes God is arranging circumstances to bring me to the end. Und sehr oft arrangiert Gott diese Umstände und Situationen, die mich ans Ende bringen. And I'm screaming like a baby. Und ich schreie wie ein Baby. And it's God. Und das ist Gott. And we're screaming, God help me, God help me, God help me. Und wir schreien, Gott hilf mir, Gott hilf mir, Gott hilf mir. And God is saying, I am. Und Gott sagt, ja, I'm in full control here. Ich bin absolut in Kontrolle hier. I'm helping you. Ich helfe dir. Oftentimes I think, sehr oft denke ich, I get the projection, ich bekomme da diese Projektion, diese Gedanken. Well, God works all things for those who love him. Wenn Gott alles zum Guten wirkt für die, die ihn lieben. And I ask myself, but do I really love God? Und ich frage mich dann selbst, aber liebe ich Gott wirklich? I don't know. Ich weiß es nicht. Do I really know why I do this? Weiß ich, warum ich das mache? I really love God for who he is. Warum ich oder ob ich Gott wirklich liebe für wer er ist? And then the voice comes and says, und dann kommt diese Stimme. I don't know. Ich weiß es nicht. I don't know. Ich weiß es nicht. Do you really love God, Rob? Liebst du wirklich Gott, Rob? And I sit there in despair. Und ich sitze da in Verzweiflung. Because God working all things together for the good. Weil Gott wirkt alles zum Guten. Depends on whether I love him. Hängt davon ab, ob ich ihn liebe. But do I love God's mercy? Aber liebe ich Gottes Barmherzigkeit? Do I love his grace? Liebe ich seine Gnade? Yes, I do. Ja, ich liebe sie. God says that you love me. Und Gott sagt, ja, dann liebst du mich. Because I'm a merciful and gracious God. Weil ich ein barmherziger und gnädiger Gott bin. And this also helps. Und das hilft mir auch. Deuteronomy 2:7. 5. Mose 2:7. The children of Israel in the wilderness. Die Kinder von Israel in der Wildnis. Who were indifferent. Die gleichgültig waren. Unbelieving. Ungläubig, disobedient, und ungehorsam, rebellious, rebellisch, complaining, es haben sich dann beschwert, like the second worst generation in history, die zweitschlimmste Generation in der Geschichte, in terms of Israel, was Israel angeht. The first one was the generation that rejected Christ. Die schlimmste Generation war die, die Christus abgelehnt hat. He said to them, er hat zu ihnen gesagt, Deuteronomy 2:7, in 5. Mose 2:7, you never lacked anything. Euch hat es an nichts gemangelt. And if God would take care and care for such a generation. Und wenn Gott sich um so eine Generation kümmert. 40 years in the wilderness. 40 Jahre lang in der Wüste, in der Wildnis. In unbelief, in indifference. im Unglauben und in der Gleichgültigkeit. Wouldn't God care for us? Würde sich dann Gott nicht auch um uns kümmern? God cares for us in our worst state. Gott kümmert sich um uns in unserem schlimmsten Zustand. How much more will he care? Wie viel mehr wird er sich um uns kümmern? If I'm willing to surrender. Wenn ich willens bin, mich hinzugeben. We don't have to be so subjective. Wir müssen da nicht so unterscheidend sein. God loves us. Gott liebt uns. I'll just close with this. Ich möchte mit Folgendem abschließen. Forgiveness. Vergebung. I forgive. Ich vergebe. I'm forgiving. Also ich wurde vergeben. Mir wurde vergeben. One more time. I forgive you. Ich vergebe dir. I am forgiving you. Ich werde dir vergeben. I have forgiven you. Ich habe dir vergeben. I forgive you. Ich vergebe dir. I am forgiving you. Also ich vergebe dir jetzt. It's like a process. Wie ein Prozess. Der weitergeht. I have forgiven you. Ich habe dir vergeben. How do I know I have forgiven somebody? Woher weiß ich, ob ich jemanden vergeben habe? I'm happy when I hear that they're blessed. Ich bin froh darüber, wenn ich höre, dass sie gesegnet sind. Okay, let's apply this to surrendering. Und wenden wir das auch zur Hingabe. I surrender. Ich gebe mich hin. That's Romans 12:1. Das ist Römer 12:1. It's not repeating action, it's just a simple action. Das ist keine wiederholende Aktion, sondern eine einfache Aktion. Father, I surrender my life to you. Vater, ich gebe dir mein Leben hin. It's yours. Es gehört dir. Take it. Nimm es. Number two, I am surrendering. Nummer zwei, ich gebe mich hin. In every day to day, jeden Tag von Tag circumstance zu Tag, to circumstance, von Situation zu Situation, I'm surrendering. Ich gebe mich hin. Number three, Nummer drei, I have surrendered. Ich habe mich hingegeben. What is the evidence of having surrendered? Was ist der Beweis dafür, dass ich mich hingegeben habe? The peace of God that passes all understanding. Der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt. During the Boxer Revolution, während dieser Boxer-Revolution in China, they told all Westerners to get out quick. Da haben sie allen Leuten aus dem Westen gesagt, dass sie da verschwinden sollen. And one missionary family got trapped. They didn't get out. Eine Missionarsfamilie war da in der Falle, die sind nicht rausgekommen. And they knew they were gonna die. Und sie haben gewusst, dass sie sterben werden. A matter of time before they were found. They could not get through the border. Es war nur eine Frage der Zeit, bis man sich findet. Sie konnten nicht über die Grenze kommen. And they were killed. Und sie werden getötet werden. The mother, father and the children. Die Mutter, der Vater und die Kinder. And after everything was over and Westerners were allowed back in, und nachdem alles vorbei war und die Leute aus dem Westen wieder zurückkommen they durften, went back to their apartment and they took everything out. Sind sie zu deren Familie in ihr Apartment gekommen und alles rausgenommen. And as they were taking the pictures off the wall, und als sie die Bilder von der Wand genommen haben, they found a note, haben sie da eine Notiz gefunden from der Mutter. She wrote, sie hat geschrieben, something like this, ungefähr so. We were in great distress. Wir waren in großem hatten große Angst. We were in great distress. Wir hatten große Angst. Because we knew we would die. Weil wir wussten, dass wir sterben würden. But then we gave it to God. Aber dann haben wir es Gott gegeben. And now we are at peace. Und jetzt haben wir Frieden. Waiting for executioners to come. Und warten auf die Leute, die uns hinrichten werden. And they died. Und sie sind gestorben. In the peace of God. Im Frieden Gottes. Surrender. Hingabe. I surrender. Ich gebe mich hin. I am surrendering. Ich gebe mich hin. I have surrendered. Ich habe mich hingegeben. How many of us have surrendered a circumstance to God? Wie viele von uns haben schon eine Situation Gott hingegeben? But we don't yet have his peace. Wir haben seinen Frieden noch nicht. Maybe I need to surrender something that I don't think I need to surrender. Vielleicht muss ich etwas hingeben, von dem ich nicht glaube, dass ich es hingeben muss. Maybe I need to ask God, what have I not surrendered? Vielleicht muss ich Gott fragen, was ist, wenn ich mich das nicht hingebe? Put your finger on it. Please show Leg deinen Finger darauf, bitte zeig Maybe es mir. It's my ability to surrender. Vielleicht ist es meine Fähigkeit, mich hinzugeben. God knows. Gott weiß es. God will show us. Gott wird es uns zeigen. 2 Timothy 2:7. Timotheus 2:7. Timotheus. God will give you understanding in all things. Gott wird dir in allen Dingen Verständnis geben. Deuteronomy 2:7. 5. Mose 2:7. 2 Timothy 2:7. Und 2. Timotheus 2:7. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We have one life. Wir haben nur ein Leben. To live to please you. Und dass wir leben können, um dir zu gefallen, dir Freude zu bereiten. And we want to surrender Wir wollen unsere Leben dir hingeben. Heart, soul, mind and strength. Die Herzen, die Seele, den Verstand. But it has to be by your grace. Aber es muss durch deine Gnade geschehen. So this morning, Lord, we just want to recommit our hearts again. So heute Morgen wollen wir unsere Herzen dir nochmal widmen. Show us areas of our life that are not surrendered. Zeig uns Bereiche in unserem Leben, die wir nicht hingegeben where haben. There's fear, wo Angst ist. Or pride, oder Stolz. Or confusion, oder Verwirrung. We pray. Darum beten wir this morning. Heute Morgen. Maybe there's somebody here you've never received Jesus. Vielleicht ist heute jemand hier, der Jesus noch nie angenommen hat. You've never given your life to him. Sie haben ihm noch nie ihr Leben gegeben. Jesus is alive. Jesus ist lebendig. He rose from the dead. Er ist von den Toten auferstanden. He died for you on a cross. Er starb für sie am Kreuz. He paid the penalty for all of your failures. Er hat die Strafe für all ihre Fehler und Versagen gezahlt. If you pray, wenn sie beten, he will step into your life. Dann wird in ihr Leben hineintreten. Would you pray with me? Würden Sie mit mir beten? Say these words. Sprechen Sie diese Worte. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. All of my failures. All meine Fehler und Versagen. All of my selfish acts. All meine selbstsüchtigen Taten and thoughts. Und Gedanken. Forgive me. Vergib mir. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you say those words? Können Sie diese Worte sagen? Can you speak them quietly? Können Sie die leise aussprechen? Forgive me. Vergib mir. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Fill my heart. Füll mein Herz. With your love. Mit deiner Liebe.